Herr Professor Luther, Meister Cranach. Sagte morgen, morgen um 2. Kann ich was für Sie tun? Zugunsten Freund Luthers muss ich sagen, hätte ich so viel am Halse wie der, ich könnte nicht nur gar nichts mehr malen, sondern wäre längst tot. Sie scheinen, Meister Cranach, nicht weniger zu tun zu haben als Dr. Luther. Ich komme als Bote Thomas Münzers, beauftragt, an Luther eine einzige Frage zu richten. Warum er über seinen Scherereien angesichts Gottes die Entrechteten auf Erden, die Nöte der Besitzlosen vergisst. Münzer ist enttäuscht. Enttäuscht ist viel zu wenig gesagt, ist hell empört. Auch ich, wir Bauern alle, dass Luther, immerhin Amtskollege von Pfarrer Münzer, sich distanziert von ihm, erstens als Person, zweitens von dessen höchst notwendigem Aufruhr. Bin total unzulänglich informiert, doch gehen hier Gerüchte um. Hoffe sehr, sind nur Gerüchte, dass Münzers Bauern nicht fordern, sondern morden. Sie glauben doch nicht im Ernst, Herr Cranach. Ein Geistlicher schlage blutig zu, massakriere drauf los, bevor der Adel begonnen hat, die Bauern mit Folter und Mord zu drangsalieren. Und gemartert, auch ohne Totschlag, hat schließlich der Adel die Bauern, solange es den Adel schon gibt. Ich darf mich Münzers nächsten Mitstreiter nennen. Gelangte auch jetzt mit knappster Not zu ihnen. Münzer und ich wurden als vogelfrei in Acht und Bann getan. Jeder darf, ja soll uns totschlagen. Das wird ihm sogar reichlich prämiert. Können nicht Sie, Herr Bürgermeister? Ich bin kein Bürgermeister mehr. Ach so. Ja, können Sie nicht, Meister Cranach, Ihrem Freund Luther zusetzen, wenn er uns schon nicht hilft? Dann soll er wenigstens sein Maul halten, statt ganz fürchterlich auszuschreien, wer uns finde, der solle uns schlachten wie tolle Hunde. Doch der Mann hat keine Ahnung, dass jeder seiner Sätze heute, hierzutage, so ernst genommen wird, wie jeder Satz des Jesus. Ja, sogar ernster, weil aktuell. Ihr Bauern habt zweifellos gute Gründe. Doch völlig besitzlos seid ja auch ihr nicht. Habt doch immerhin Eigentum, Land, ein Haus und zugegeben viel zu wenig verglichen mit den Ländereien, die dem Adel gehören. Und ich warne Sie trotzdem, Herr Pfeiffer, ausgeschlossen, eine Illusion, die euch den Hals bricht, den Gutsbesitzern auch nur einen Streifen Wald, ein Stück Feld abtrotzen zu wollen, ganz zu schweigen von deren Fischerei und Jagdrechten. Bin so ehrlich, ja, glaube sogar objektiv, wie einer nur urteilen kann, der ihn persönlich das alles nicht betrifft. Luther kann euch überhaupt nicht helfen und will das auch nicht. Ja, damit rechnen wir schon längst nicht mehr. Genügt uns, er hört mit seinen Hetzreden auf. Hat aber sogar Flugblätter ausgestreut, uns totzuschlagen. Sie müssen mich nicht überzeugen. Trotzdem, wenn Ihnen nicht nach dem Mund reden soll, kann Luther nichts für euch tun ohne Krieg. Ja, einen großen Krieg. Und bleibt realistisch, ihr Bauern. Soll Luther Krieg machen gegen alle Fürsten des Nordens, denen allein er verdankt, erstens, dass er selber noch am Leben ist und zweitens, dass seine Reformation hierzulande siegte? Herr Pfeiffer, verlangen Sie doch nicht, dass einer, der den Himmel vom Teufel befreite, auch auf Erden noch Ordnung schafft. Für ein Menschenleben hat Luther genug getan. Wenn Sie 5 Minuten mit ihm reden, merken Sie, der Mann, mindestens vorläufig, ist vollkommen ausgebrannt. Ahnt er das? Natürlich nicht. Es ahnt niemand. Und je ausgebrannter einer, je weniger merkt er das. Geht jedem, tüchtigem Sohn.